ob ich Freunde bin, die in Deutschland sind. Ja. Ja, Freunde. Ja, Freunde. Freunde ist ein relatives Wort geworden. Da steht jeder was anderes drunter. Ja, ja, ja. Freunde. Freunde, Freunde. Meinen Sie Freunde? Was meinst du? Was meinst du mit Freunde? Was ist mit Freunde oder was? Ja, Freunde. Klassische Definition halt. Aber würdest du quasi hier sagen, du hast in Deutschland dann Freunde, nach der klassischen Definition? Nach der klassischen Definition habe ich keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Auch nicht die, die mit dir zusammen wohnen? Nein, ich habe keine Freunde. Ich habe nur Leute, die mich respektieren und die ich respektieren. Die ich liebe, die ich liebe. Und wenn ich sage Freunde, jetzt, wenn ich Freunde sage, das ist, muss ich sagen, ja, die ist meine Freundin, der ist meine Freundin, da zum Beispiel. Die Hanna kann ich sagen, die ist meine Freundin zum Beispiel. Also, ich kenne die nicht. Und so, weißt du, das ist so jetzt, was ich meine, die Freunde. Ja. Also nur oberflächlich. Nur oberflächlich. Moment, ja. Und gleichermaßen Deutsche und Deutsche kann. Ja, ich denke, jetzt die paar Jahren gar keine Freunde. Manchmal, ich denke in einem Jahr, zum Beispiel 2013. Ich erinnere mich noch gar nicht an 2013. Ich sehe nicht mehr, ja. Aber das ich will nur sagen, dass ich nur in einem Ort bleibe und das geht ganz schnell. Und ich will nicht, dass morgen kommt, weil ich weiß genau, was morgen wird. Ja. Dieselbe Routine wieder. Und Routine macht man selbst. Ganz schnell man verrückt machen, das ist Routine. Ja, das ist Routine. Deswegen versuche mal manchmal alleine zu tanzen, mal Sport zu machen. Mein Geld mit meinem Handy zu machen. Verrückt halt, aber das ist. Alles in Ordnung. Aber Freunde habe ich gar nicht. Ja, das kann ich ganz schnell antworten. Gar null. Freunde. Ich habe keine Freunde. Ich versuche nett zu sein und ein guter Freund zu sein, aber nur die Gelegenheit, jemanden Freund zu haben, geht nicht. Ich kann mich das verstehen, das ist falsch. Du hast da keinen Kontakt. Ja, du brauchst nicht in ein normales Haus wohnen. Ansonsten bist du wie die anderen oder wie uns. Also musst du so ein Wohnen, so ein Haus wohnen und dann wieder weiter zu einem anderen Feld kommen. Musst du Klamotten von uns, von einem Firma nehmen, die ganz schlimm sind. Ja. Dann sieht man, dass du nicht von uns bist. Weißt du, was ich meine? Ja, darfst du nicht in Disco, in Mahagoni oder in Mokler sein? Weil, so eine Sache kann. Ja. Aber ich bin nicht dabei. Ich kaufe meinen Klamotten, ich brauche nicht. Das ist nicht, was ich kenne. Du fühlst dich nicht zugehörig. Genau. Und das ist eine der Konsequenzen, dass die anderen Flüchtlinge kriminelle Sachen machen. Weil die fühlen sich nicht. Die haben keine Chance zu integrieren. Die haben keine Chance, nicht Flüchtlinge.